wüsstet ihr, welchem Schicksal ihr entgegengehet. Ihr würdet keine Minute mehr die Welt begehren mit allen ihren Gütern. Denn alle diese werdet ihr verlieren und euch mit wenigem zufrieden geben müssen, das euch bleibt nach Stunden äußerster Not und Bedrängnis. Und doch kann es euch nicht erspart bleiben, weil die Zeit des Endes euch nahe bevorsteht und weil ihr zuvor euch alles dessen entledigen sollet, was der Welt angehört und also auch dem, der Herr ist dieser Welt. Und so wie ihr euch recht einstellet zu mir, eurem Gott und Schöpfer von Ewigkeit, wird auch nun das Leben für euch erträglich sein. Wer aber hat diese rechte Einstellung zu mir? Den festen Glauben, dass ich ihm helfe in jeder Not. Wer vertraut mir sich ganz und gar an? Und wer ist bereit, sein Leben hinzugeben um des Nächsten willen? Denn das wird euer Los sein, dass ihr euch freiwillig entscheidet, auch den Tod auf euch zu nehmen, um das Leben des Nächsten zu retten. Doch das wird euer Schaden nicht sein, denn ihr verlieret wohl das Leben auf der Erde, aber ihr werdet nun mit Sicherheit euch das ewige Leben erwerben, das euch niemand mehr nehmen kann. Darum fürchtet euch nicht, wie es auch kommen mag, und glaubet fest daran, dass ihr weiterlebet. Und sorget daher, dass ihr das Erdenleben in einem Zustand verlassen könnet, der euch das Leben in der Ewigkeit einträgt. Denn auch das Leben auf dieser Erde ist kurz danach zu Ende. Und dann wird die große Abrechnung stattfinden. Es werden die Pforten in das jenseitige Reich geschlossen sein. Und es werden nur noch die dem Satan Verfallenen und die mir Getreuen auf Erden weilen. Die Ersteren werden wieder in der Materie gebannt sein. Und die Letzteren werde ich entrücken lebenden Leibes, um die neu gestaltete Erde zu beleben. Und weil ich solchen Auflösungen der Erde auch Warnungen und Mahnungen vorangehen lasse, so muss auch die vorhergehende Naturkatastrophe als ein solches Vorzeichen angesehen werden, der ganz sicher das Ende folgen wird. Ich beende darum eine Erdperiode, weil die Menschen das Erdenleben nicht mehr nützen zum Ausreifen der Seelen. Und ich will noch retten, was sich retten lässt. Denn ich liebe euch alle, meine Geschöpfe. Und ich will nicht euer Verderben, sondern eure Erlösung aus der Fessel dessen, der euren Abfall verschuldet hat. Aber ich kann euch nicht wieder euren Willen dazu veranlassen, nach meinem Willen zu leben und also ein Leben zu führen, das euch ein ewiges Leben gewährleistet. Ich muss immer eurem Willen den Vorrang lassen, und wie dieser Wille ist, wird auch euer Los sein. Da diese Zeit nun aber schon von Ewigkeit vorgesehen ist, wo ein Gericht stattfindet, habt ihr alle Gelegenheit genug, euch zu wandeln, dass ihr nicht zu den Opfern dieses Gerichtes gezählt zu werden brauchet. Doch der Glaube daran fehlt euch. Und so wird euch auch das Ende überraschen und euch völlig unvorbereitet finden. Und ich kann nicht mehr tun, als euch zuvor noch eine ernste Warnung zu senden. Ein Naturgeschehen, das in seinem Umfang so gewaltig ist, dass es den größten Schrecken auslöst. Und ihr die ernste Stimme eures Gottes und Schöpfers daran erkennen müsstet. Doch bis zum Ende entscheidet der freie Wille des Menschen dessen Los. Denn weder ich noch mein Gegner werden einen Zwang anwenden. Der Gegner aber wird größere Erfolge zu verzeichnen haben, doch sich nicht ihrer erfreuen können. Denn auch das ihm Gehörende entwinde ich wieder seiner Gewalt, um es in die harte Materie einzuzeugen, so dass er doch an Kraft verliert, je weiter die Aufwärtsentwicklung geht, die immer auch zum Licht gelangte Wesen zeitigt, die ihm ganz und gar entronnen sind und zurückgekehrt in ihr Vaterhaus, wo sie einst ihren Ausgang genommen haben. Amen.